Das Bonner Verfassungswerk ist in Gefahr abzusterben. Es war von vornherein belastet mit der schweren Tatsache, dass die Alliierten die Direktion bei der Schaffung des Grundgesetzes gaben. Man hätte also vor Beginn bereits diese Schwierigkeiten so stark herausstellen können, dass die Mitarbeit als aussichtslos hätte angesehen werden können. Wenn wir trotz der großen grundsätzlichen Bedenken uns an die Arbeit gemacht haben, so deswegen, weil wir dem deutschen Volke seine Chance zum Beginn der Staatswerdung nicht stören, sondern fördern wollten. Und weil wir darin auch ein Stück der Neuorganisation Europas gesehen haben und noch sehen. Diese Absicht ist durch die permanente Interventionspolitik in den konventionellen Formen des Siegers gegenüber den Besiegten gestört worden. Selbst die mühsam errungenen Kompromisse in Bonn sind damit aus der Welt geschaffen worden. Schon das bekannte Fünferkompromiss, das die Einigung zwischen den deutschen Parteien formal darstellt, bedeutet für die Sozialdemokratie ein so großes Opfer und die mindestens vorläufige Suspendierung ihrer Grundsätze auf einer Reihe von Gebieten, dass man mehr auch in internationaler Hinsicht an Gutwilligkeit nicht verlangen kann. Gegen dieses Fünferkompromiss haben die Alliierten Einspruch erhoben. Aufgrund des Einspruchs kam es zu dem sogenannten Siebener-Kompromiss, der noch weiter den alliierten Wünschen entgegenkam. Auch dieser siebener Kompromiss hat eine wenig freundliche Entgegennahme von den Alliierten gefunden. Das Resultat dieser alliierten Haltung war, dass die CDU-CSU sich aus dem Kompromiss herauslöste und jetzt ist ein neuer Zustand geschaffen. Es liegen gewissermaßen die Rudimente des Grundgesetzes in Bonn. Ihre letzte Formulierung, die zu besprechen wäre, wäre die Grundlage des Fünferkompromisses. Die CDU macht Abänderungsanträge im Sinne der alliierten Intervention. Es ist ein gemeinsamer deutscher Standpunkt durch dieses Verhalten der CDU nicht mehr möglich. Und die Sozialdemokratie hat diese Situation zu betrachten. Sie sagt zu der ganzen bisherigen Arbeit, bei aller Anerkennung der Mühe und der individuellen Qualitätsleistung, nein. Sie sagt auch zu zukünftigen Versuchen, nein, die nicht ein Minimum von sozialdemokratischen Wünschen repräsentieren. Denn diese Wünsche sind doch keine Parteiwünsche. Es sind die Wünsche der beträchtlichen Mehrheit des deutschen Volkes, dass in dieser Arbeit wenigstens ein Stück Selbstbehauptung zu sehen beabsichtigt und erwartet. Man kann eben nicht ein Grundgesetz auf Kommando der Besatzungsmächte schaffen. Selbst in einem von ihnen gesteckten Rahmen muss eine Freiheit in der Entscheidung und der Willensbildung vorhanden sein. Man kann nicht vom deutschen Volke verlangen, dass es alles das auf alliierten Wunsch für richtig erklärt, von dem es doch weiß, dass es falsch ist und die deutsche Staatswerdung nur hindert. Die Sozialdemokratie ist der Repräsentant dieser Meinung im deutschen Volk. Wenn man nun einfach in ein unsymmetrisches, desorganisiertes und lose föderativ, ließ partikularistisch zusammengefügtes Westdeutschland gehen würde und ein solches Westdeutschland den sozialdemokratischen Konsens finden würde, dann wäre die Chance für die Russen viel besser. Es ist nicht entscheidend, dass jetzt irgendein Notschuppen gezimmert wird, der beim ersten Propaganda Windstoß aus dem Osten zusammenfällt. Es ist entscheidend, dass ein leidlich festes Haus, wenn auch provisorischer Natur, da ist. Ohne die soziale und politische Festigkeit und ohne die Tatsache, dass diese Festigkeit von den Deutschen als das Ergebnis ihres politischen Willens empfunden wird, ist die Situation für die westliche Demokratie eine sehr viel schlechtere. Eine unverbrauchte, starke Sozialdemokratie als Repräsentant des nationalen Selbstbewusstseins und des guten Willens zur internationalen Zusammenarbeit im deutschen Volke ist sehr viel wertvoller als so ein hastig zusammengezimmertes Lattengezäune. Die Russen können die Organisationsprinzipien Westdeutschlands, wie sie heute uns angepriesen werden, direkt dankbar als Leistung einer bestellten Maßarbeit empfinden. Nur wenn es sich zeigt, dass in Deutschland selbst Kräfte vorhanden sind, die den Versuch machen, bei dieser Gelegenheit den nächsten Schritt vom Objekt fremder Politik zum Subjekt nationaler und internationaler Politik zu machen. Ein Schritt, der schwer ist und dem viele folgen müssen, ehe das Ziel erreicht ist. Nur wenn das der Fall ist, ist Westdeutschland in seinen bedeutendsten Punkten immun gegen den neuen Ansturm des Totalitarismus. Dieser ist ja deswegen so gefährlich, weil nicht mehr die traditionell sozialrevolutionären Formeln der Russen im Vordergrund stehen, sondern die Sowjets jetzt den groß angelegten Versuch machen, die nationalrevolutionären Formeln der Deutschen zu mobilisieren und diese Stimmung in Bewegung zu setzen. Da hilft nur eine feste, entschlossene Haltung der Sozialdemokratie als Repräsentantin der Gutwilligen und demokratischen Kräfte in Westdeutschland.